بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Seite 75, wo man sein Geschäft nicht verrichten darf. Der Verfasser, Hafizahullah, sagt, es ist verboten, sein Geschäft dort zu verrichten, wo die Menschen laufen, also auf dem Weg, auf den Wegen, die die Menschen benutzen. In Wasserquellen hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch verboten, weil es Menschen Schaden zufügt und sie erkranken könnten. Es ist auch verboten, auf schattigen Plätzen seine Notdurft zu verrichten, wo Menschen sich die Schattenplätze nutzen. Die Weisheit ist offensichtlich. Das heißt, die Verrichtung der Notdurft ist an allen Stellen verboten, die von den Menschen benutzt werden. Auch zum Beispiel unter Bäumen, die Früchte tragen. Oder an Bäumen, die Früchte tragen, wo die Früchte fallen, auf den Boden. Ja, zum Beispiel Apfelbäume oder Olivenbäume oder sowas ähnliches. Das heißt, an allen Orten, die von Menschen benutzt werden, ob es jetzt auf der Straße ist oder ähnlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. Seht euch vor den beiden Verfluchenden vor. Sie sagten, was sind die beiden Verfluchenden, o Gesandter Allahs? Er sagte, jemand, der sein Geschäft auf den Wegen der Menschen oder in ihren Schatten verrichtet. Das heißt, das ist ein Grund für die La'na, möge Allah uns davor bewahren, für die Verdammnis, für die Verfluchung. Und Al-La'natu, diese Verdammnis oder Verfluchung, bedeutet, dass man von der Gnade Allahs Azza wa Jal verbannt wird. Dass man die Gnade Allahs Azza wa Jal nicht erreicht. Der nächste Punkt war, etwas zum Abort nehmen, auf dem Wikr geschrieben steht. Also, auf dem irgendetwas, entweder der Name Allah draufsteht oder eine Ayah draufsteht. Wenn man den Abort betritt, soll man auch nichts mitnehmen, worauf ein Wikr, also ein Gedenkspruch steht, das heißt Allahs Name geschrieben ist oder Koran oder ähnliches, wie Hadith, Fiqh und Tafsir Bücher. In einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Ring ausgezogen hat, bevor er den Abort betrat, weil darauf Muhammad ist der Gesandte Allahs. Muhammad, Rasulu, Allah, sallallahu alaihi wasallam, drauf gestanden hat, weil damit hat er ja gestempelt, alaihi salatu wasallam, unterzeichnet. Wenn er also zum Verrichten der Notdurft, alaihi salatu wasallam, gegangen ist, hat er diesen Ring erstmal abgestellt. Viele Gelehrte wie Nawawi, An-Nasai oder Abu Dawud haben diesen Hadith als da'if eingestuft, aber trotzdem bleibt das Gebot richtig, dass man nicht mit Dhikrullah auf die Toilette gehen darf. Hier gibt es jetzt eine folgende Angelegenheit, und zwar, was ist, wenn ich aber nicht die Möglichkeit besitze, diesen Dhikr wegzulegen. Zum Beispiel gibt es in einigen islamischen Ländern Banknoten, in denen Dhikr draufsteht, ob das jetzt Allah ist oder sowas ähnliches. So, jetzt hast du diese Banknoten in deinem Portemonnaie, du möchtest auf die Toilette. Da kannst du nicht dein Portemonnaie einfach mal draußen hinlegen, um auf die Toilette zu gehen, weil dann gehst du auf die Toilette und dann gehst du raus und das Portemonnaie ist weg. Das heißt, wenn man schon einen Grund besitzt, dass man damit auch auf die Toilette geht, dann ist das erlaubt in solchen Situationen, in denen man befürchtet, dass dieses, worauf eben dieser Name Allahs steht oder eine Ayah oder Dhikrullah ist, dass man befürchtet, dass dies gestohlen wird oder abhanden kommt, wenn man es vor der Toilette hinstellt. Also, es ist aber trotzdem besser, solche Dinge nicht in die Toilette mit hineinzunehmen. Manche Gelehrte haben gesagt, dass es haram ist, den Koran in die Toilette mit hineinzunehmen, weil sie der Ansicht sind, es sei eine Entwürdigung und Erniedrigung für den Koran, wenn man ihn an einen schmutzigen Ort mitnimmt. Und das ist natürlich schon nachvollziehbar. Deshalb soll man ihn wirklich nur mitnehmen, wenn man es nötig hat. Haja. Hier unterscheiden die Fuqaha zwischen Notsituationen, also Barura, und Bedürfnissen, Haja. Haja ist etwas, wo man nicht stirbt, wenn man es nicht erlangt. Wir reden von Darura bei Aspekten, die lebensnotwendig sind. Wenn du das nicht hast, stirbst du. Das nennt man Darura. Al-Haja ist etwas, wenn ich es nicht habe, lebe ich zwar noch, aber es erschwert mir das Leben. Ja? Das ist der Unterschied zwischen einer Darura, einer Not, einem Notbedürfnis und einer Haja, einem allgemeinen Bedürfnis. Zum Beispiel, wenn man Angst hat, dass er gestohlen wird, Al-Mushaf. Gehen wir mal davon aus, du hast einen Mushaf, keinen anderen. Du bist in einem Land, wo du auch nicht so einfach einen Mushaf finden wirst. Das ist eine Haja. Das heißt, es ist schon ein Bedürfnis, dass man einen Mushaf hat, weil man muss ja auch Koran lesen, damit der Iman auch steigt. Wenn du dieses Bedürfnis hast oder wenn du die Befürchtung hast, lege ich mein Koran jetzt vor der Toilette irgendwo hin, dann ist er weg. Dann sagen einige Gelehrte, dann darf man ihn mitnehmen. Aber man sollte natürlich das vorher organisieren, wenn es geht. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit einem Auto verreise, ja, und ich gehe in eine Raststätte, dann muss ich ja den Koran nicht in meine Jacke oder in meiner Hose mitnehmen. Kann ich ihn auch im Auto lassen. Das heißt, man sollte schon respektvoll mit dem Koran umgehen. Aber wie gesagt, wenn es solche Situationen kommen, wenn solche Situationen eintreten, dann darf man es doch machen. Manche Gelehrte haben sogar gesagt, wenn man genug Geld hat, sich einen neuen zu besorgen, soll man ihn draußen lassen und nicht zu, zum Abort mitnehmen. Allah Azza wa Jalla sagte, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs, also Allahs Gebote hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht des Herzens herrührt. Also das ist ein Ausdruck, dass man gottesfürchtig ist, dass man Al-Quran achtet und Dhikrullah achtet. Der Begriff Kulthandlungen ist im Arabisch Sha'ira. Sha'ira, jede Sache, die ein Zeichen der Religion Allahs ist, wie zum Beispiel Adhan ist eine Sha'ira, Al-Hijab ist eine Sha'ira, Al-Lihya ist eine Sha'ira, Al-Quran ist eine Sha'ira und so weiter und so fort. Jede Sache, die ein Zeichen der Religion Allahs ist und von Allah hochgeschätzt wird, ist eine Sha'ira. Sha'ira ist alles, von dem Allah uns das Gefühl gibt, dass es bei ihm eine hohe Bedeutung hat. Darunter fallen zweifellos der Koran und alle Bücher, die von den beiden Offenbarungsquellen handeln. Allah Azza wa Jalla sagte, Kalla innaha tadhkira, faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama, marfu'atin mutahhara. Keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Er steht, also diese Erinnerung, auf in Ehren gehaltenen Blättern. Ja, erhöhten und rein gehaltenen. Und das zeigt natürlich, dass der Koran eine große Stellung hat. Diese Ayah ist zwar eine Tatsachenbeschreibung, jedoch impliziert sie gleichzeitig eine Aufforderung, diese Schrift in Ehren zu halten. Dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, und zwar während der Notdurft reden. Ist dies erlaubt oder nicht? Während man sein Geschäft verrichtet, soll man aufgrund des folgenden Hadiths lieber nicht reden. Rasul a.s. sagte, لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. Das heißt, man darf nicht zu zweit sein Geschäft verrichten, während man seine Schamteile entblößt und zusammen redet. Denn Allah Jalla Jalaluhu verabscheut dies. Dieser Hadith ist auch nicht authentisch. Ja, also nicht Sahih oder Hasan. Aber es ist allein ein Zeichen des Benehmens, dass man eben am Abort nicht redet. Und zwar weist der folgende Hadith auch darauf hin, مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. Das ist ein authentischer Hadith. Und dieser Hadith belegt diesen Aspekt. Und zwar ein Mann ging am Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbei, während er urinierte, er grüßte ihn, doch er alaihi salatu wasallam erwiderte den Gruß nicht. Bekanntlich ist das Erwidern des Grußes eine Pflicht. Hat er aber nicht getan, warum? weil er eben sein Geschäft verrichtet. Und deswegen soll man nicht reden. Außer natürlich, es ist eine Notsituation wieder, ja. Das kleine Kind schreit, Mama, Mama, Papa, Papa, und mir ist was passiert, und da sagt der Papa nichts, ja, oder antwortet nicht, oder was weiß ich. Nee, natürlich nicht, ja. Also, da darf man schon reden. Aber, wie gesagt, wenn es nicht sein muss, dann soll man nicht reden, und man sollte auch die Kinder so erziehen. Wenn man auf der Toilette ist, redet man nicht. Ja? Außer wenn es tatsächlich sein muss. Der nächste Punkt, Istijmar und Istinja. Was war der Unterschied nochmal zwischen Istijmar und Istinja? Ja? Ja. Also, Istijmar bedeutet sich reinigen mit Gegenständen wie Steinen oder eben Blättern. Früher gab es keine Toilettenpapiere, da hat man eben Steine benutzt. Und Istinja bedeutet, man wäscht sich, man reinigt sich mit Wasser. Also, die beiden Arten, sich nach der Notdurft zu reinigen. Wenn man sein Geschäft verrichtet hat, gibt es zwei Arten, sich zu reinigen. Istijmar, also mit Steinen oder Toilettenpapier eben heutzutage. Und Istinja, also mit Wasser. Der zweite Begriff wird aber auch für den ersten verwendet. Also Istinja benutzt man allgemein. Grundsätzlich bedeutet Istinja das Reinigen mit Wasser. Für das Reinigen mit Steinen oder Ähnlichem benutzen die Fuqaha den Begriff Istijmar. Egal für welche Methode man sich entscheidet, so hat man sich gesetzlich auf ordentliche Weise zu reinigen. Also man, Hauptsache die Unreinheit wird beseitigt. Das ist Ziel und Zweck der Angelegenheit. Istinja bedeutet sprachlich das Abschneiden von Najawtu. Das bedeutet, ich schneide. Die Definition lautet, das, was aus dem After und dem männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsteil austritt, mit Wasser oder Steinen oder Ähnlichem zu entfernen. Das ist die Definition von Al-Istinja. Beim Istinja darf man nach einigen Gelehrten kein Semsemwasser verwenden, da dieses Wasser für solche Zwecke zu schade ist, denn es ist ein besonderes Wasser. Wie oft soll man sich reinigen? Also wie oft soll man Istinja oder Istijmar machen? Wenn man Istijmar macht, muss man sich mindestens dreimal reinigen, ja, weil es ein Hadith gibt dazu. Wenn man also Steine, Toilettenpapier oder einen Lappen oder ähnliches verwendet, tut man dies dreimal. Salman radiallahu anhu sagte, nahana an nastaqbil al-qiblata lighaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azm. Das heißt, er hat uns verboten, uns beim Verrichten des Geschäftes in Richtung Qibla zu wenden. Das haben wir ja schon mal erledigt, diesen Aspekt, uns mit der rechten, also rechten Hand zu reinigen, mit weniger als drei Steinen Istijmar zu machen, also zu reinigen, und Istijmar mit Kot oder Knochen durchzuführen. Also man darf nicht mit Kot bzw. mit Knochen sich reinigen. Man muss sich vorstellen, früher gab es ja keine Toilettenpapiere. Das heißt, man musste irgendetwas benutzen. Ja? Und wenn man Knochen gefunden hat, haben einige es benutzt. Aber da es Nahrung der Djinn ist, dürfen wir es nicht benutzen. Ja, und da merken wir wieder mal, wie der Islam, welche Rechte er beachtet. Er beachtet nicht nur die Menschenrechte, er beachtet nicht nur die Umwelt und die Tierrechte, sondern im Islam gibt es auch Djinn-Schutz. Ja, also abgesehen vom Tierschutz und Naturschutz gibt es auch Djinn-Schutz. Das heißt, man darf die Knochen nicht benutzen beim Verrichten der Notdurft, beim Reinigen, um eben die Nahrung der Djinn eben nicht zu verunreinigen. Diese Ansicht ist stärker als diejenige, die besagt, dass auch ein- oder zweimal genügen können, weil wir haben hier ein Hadith. Ja, und wenn es ein Hadith gibt, dann hat sich die Sache erledigt. Dann müssen wir uns an diesen Hadith halten. Die Gelehrten dieser zweiten Ansicht stützen sich auf die Überlieferung, dass man dies mit ungerader Anzahl machen soll. Es gibt also einen anderen Hadith, Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der andere Hadith heißt, an Abdullah, قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. Also, Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam ging hinaus, um sein Geschäft zu verrichten. Da sagte er, suche mir drei Steine. Da brachte ich ihm zwei Steine und ein Stück Dung, also Exkremente von Tieren. Ja. Er nahm dann die beiden Steine und warf das Stück Dung weg und sagte, es ist Najis. Also das darf ich nicht benutzen, um mich zu reinigen. Offensichtlich hat er hier nur zwei Steine verwendet. Er hat hier nur zwei Steine, nicht drei. Die andere Ansicht sagte was? Dass es vorausgesetzt wird, drei Steine zu benutzen. Er benutzte hier nur zwei Steine, jedoch gibt es gegen diese Beweisführung zwei Einwände. Also diejenigen, die sagen, nee, warum denn drei? Bitte schön, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur zwei Steine benutzt und hat es hat offensichtlich ausgereicht. Wie antworten wir auf diese Argumentation? Erstens, es in einer anderen Überlieferung heißt es am Ende zusätzlich, bring mir einen weiteren Stein. Das ist schon mal eine Antwort. Aber diese Überlieferung ist umstritten. Also da sind sich Gelehrte nicht einig, ob es authentisch ist oder nicht. Der zweite Punkt ist, der Hadith schließt nicht aus, dass der Gesandte Allahs einen Stein von mehr als einer Seite verwendet hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn die Gelehrten sagen, nicht die Anzahl der Steine ist bindend, sondern die Anzahl der Reinigungseinheiten ist bindend. Das heißt, du kannst einen Stein benutzen, aber dreimal dich damit waschen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier zwei Steine, heißt noch lange nicht, dass er sich nicht dreimal gewaschen hat damit, gereinigt hat, sondern man kann ja den Stein von einer Seite benutzen und dann von der anderen Seite benutzen, insbesondere wenn es etwas größere Steine sind. Also der Hadith schließt nicht aus, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam einen Stein von mehr als einer Seite verwendet hat. Dies ist nämlich nach einigen Gelehrten erlaubt. Und eine Regel lautet, wenn eine Wahrscheinlichkeit besteht, dann ist die Beweisführung ungültig. إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. Das bedeutet, wenn du möchtest argumentieren mit einer Sache, aber dein Argument kann so sein und kann so sein, dann darfst du es nicht mehr benutzen. War's das. Wenn dieses Argument verschiedene Wahrscheinlichkeiten beinhaltet, kannst du es nicht mehr benutzen. Denn bei der Argumentation müssen die Belege immer astrein sein. Und etwas, was die Belege eben schwächt, ist, dass unterschiedliche Verständnisse hervorgerufen werden können. Der Hadith könnte also auf beide Weisen verstanden werden. Welche beide Weisen? Worum geht's denn hier? Genau, einmal kann es verstanden werden, dass er tatsächlich nur zweimal sich gewaschen hat, dieser Hadith, weil es eben nur zwei Steine gab. Auf der anderen Seite könnte der Hadith verstanden werden, nee, er hat zwar zwei Steine benutzt, aber sich dreimal gewaschen, indem er einen von diesen beiden Steinen zweimal benutzt hat. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit. Kann ich diesen Hadith jetzt als Beleg benutzen? Nö. Weil der Gegenüber benutzt ihn und ich benutze ihn. Also können wir ihn nicht benutzen. Weil ich muss ja einen Beleg haben, mit dem ich das andere oder den Gegenüber widerlege. Aber er sagt mir, Sekunde mal, den benutze ich doch auch, diesen Hadith. Das ist doch auch für mich ein Beleg. Also sagen wir, okay, lassen wir den Beleg weg, holen wir einen anderen Beleg. Was ist der andere Beleg? Hadith Salman, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder Salman sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen verboten hat, weniger als drei Steine zu benutzen. Beziehungsweise, wie die anderen Gelehrten sagten, das bedeutet weniger als drei Mal. Also dieser Hadith, also der Hadith könnte auf beide Seiten verstanden werden und insofern obliegt er nicht dem vorausgegangenen und klaren Hadith von Salman. Dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass die Najasa nicht nur durch Wasser entfernt werden kann, Die Hauptsache ist, dass die Najasa entfernt wird. Das ist eine Regel. Eine wichtige Regel. Und zwar bei der Najasa, wie wir noch sehen werden, inshallah, bei den unreinen Substanzen. Da kommt nämlich die Frage, muss diese unreine Substanz mit Wasser entfernt werden oder ist das egal wie? Einige Gelehrte sagen, wie die Malikiya, es muss mit Wasser sein, denn es ist ein Ritual. Du verrichtest hier etwas, was Allah auferlegt hat, das ist ein Ritual. Also bedarf es einer was? Einer Niyya, einer Absicht. Okay? Und das geschieht nur, wenn du diese Absicht hast und da eben Wasser benutzt. Die anderen sagen, nein, es ist kein Ritual. Also es bedarf keiner Absicht, sondern ist die Najasa weg, dann ist auch dieses Urteil, dass das Kleid unrein ist, auch weg und damit ist das Kleid rein. Das werden wir inshallah noch einmal sehen. Es ist eine Sunna, den Istijmar von ungerader Anzahl durchzuführen. Das bedeutet, wir haben ja gesagt, dreimal ist mindestens. Aber wenn die Unreinheit nach dreimal noch nicht beseitigt wurde, da kannst du nicht sagen, okay, ich habe dreimal gemacht, das war's, jetzt gehe ich, sondern dann musst du es öfter reinigen. Und hier soll man ungerade Zahlen benutzen. Also wenn drei nicht ausgereicht haben, benutze ich was? Fünf. Fünf nicht, dann und so weiter und so fort. Also immer eine ungerade Zahl. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man istajmara falyutir. Falyutir von Witr. Warum heißt Salatul Witr, Salatul Witr? Weil es ungerade ist. Entweder ist eine Raka oder drei oder fünf oder sieben Raka. Es sind immer ungerade Zahlen. Und deswegen auch hier, wer Istijmar macht, soll es mit einer ungeraden Anzahl machen. Womit man keinen Istijmar machen darf, ist der nächste Punkt. Aus dem zuletzt zitierten Hadith von Ibn Mas'ud geht hervor, dass es nicht erlaubt ist, Kot oder Knochen dafür zu verwenden. Der Gesandte sagte, alayhi salatu wassalam, لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمَ يَكُمْ. Euch gehört jeder Knochen, über den Allahs Name ausgerufen worden ist. Wenn er euch in eure Hände fällt, werdet ihr besonders viel Fleisch daran finden. Dasselbe gilt für alles, was Respekt verdient, wie Nahrung und Bücher. Also in diesem Hadith hat er das nicht erwähnt. Aber das ist, also was wir benutzen dürfen. Also wir dürfen es benutzen, weil da natürlich an dem Knochen Fleisch ist. Ja. Sollte man eine feste Substanz verwenden, muss man darauf achten, dass sie nicht zu glatt ist, denn dadurch kann man sich nicht ordentlich reinigen. Ja, das sind halt Regeln, die man früher beachten muss. Aber heute auch noch, wenn man auf der Reise ist. Und du hast kein Toilettenpapier, kein Wasser, was machst du dann? Dann musst du gucken, dann suchst du nach Steinen, dann suchst du nach Baumrinde oder irgendetwas, wo du dich damit reinigst. Du kannst ja nicht mit der Unreinheit weiterfahren oder gehen oder reisen. Du musst doch irgendwann mal auch beten, oder nicht? Also musst du dich reinigen. Das heißt, was darfst du nicht benutzen? Du darfst keine Knochen benutzen und du darfst auch keinen Kot benutzen oder Exkremente von Tieren, weil, wie gesagt, das Nahrung der Dschinn ist. Dann die nächste Frage. Mehr als nur den Istinja nach der Notdurft machen. Urintropfen hinaus zu massieren, das Geschlechtsteil zu bewegen, Schritte zu laufen, eine Leiter hinaufzuklettern und schnell wieder herunterzuklettern, einen Ortswechsel vorzunehmen, zu husten, all diese Sachen sind nicht erforderlich. Warum hat er das erwähnt? Weil das die Ulama in den Fiqh-Büchern erwähnt haben. Einige Gelehrte in den Fiqh-Büchern haben gesagt, nach dem Istinja musst du zwei Schritte machen. Denn es könnte sein, dass noch ein weiterer Tropfen herauskommt. Oder irgendetwas anderes. Hier sagt Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, er sagte, dabei handelt es sich wie beim Euter, der Kuh. Wenn du die Kuh melkst, kommt etwas heraus. Lässt du es, kommt nichts heraus. Und so ist es auch beim Menschen. Das heißt, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Ja gut, ich bin aufgestanden, dann ist etwas noch herausgekommen. Oder ich habe 2 Schritte gemacht, dann ist noch etwas herausgekommen. Und so. Und das ist ein Punkt, den Iblis sehr oft benutzt, um diese Waswasa, diese Einflüsterung zu machen. Jetzt viele Leute, die gehen 50.000 Mal pro Sekunde auf die Toilette, weil sie denken, ach, da gab es doch noch mal einen Tropf. Was macht man, wenn man auf der Toilette war? Man verrichtet seine Notdurft. Das Verrichten der Notdurft ist zu Ende, man hat uriniert. So, was macht man dann? Dann wäscht man sich mit Wasser. Wassalamu alaikum. Und das war's. Wenn es passieren sollte, dass man, ich meine jetzt beim Urinieren, ja? Ich rede hier vom Urinieren. Wenn es doch passieren sollte, man ist aufgestanden, man merkt, da ist ein Tropfen. Wenn das einmal passiert, dann kann man gerne noch einmal hingehen und noch einmal das Geschlechtsteil waschen und den Ort, man guckt, wenn man diese Unterhose hat, mit Verlaub, dann schaut man sich an, ob dann noch ein Tropfen ist oder nicht. Und sollte man einen Tropfen finden, was mache ich dann? Dann hole ich Wasser und reinige es. So einfach ist das. So. Sollte das aber bei jedem Gang auf die Toilette passieren, dann muss ich es ignorieren. Ignorieren. Und nach einer gewissen Zeit werde ich nicht mehr dieses empfinden. Ja, weil das ist eine Waswas, eine Einflüsterung des Teufels. Er will dir vorgaukeln, aha, da ist wieder was, aha, da ist wieder was und so weiter. Und dann kannst du dich natürlich nicht mehr konzentrieren im Gebet. Weil du weißt, bin ich Tahir, bin ich nicht Tahir, habe ich Unreinheit, habe ich nicht. Das will er verursachen. Er will, dass du nicht Demut empfindest im Gebet. Wie macht er das? Er lässt dich über etwas anderes nachdenken als über Al-Quran und Allah Azza wa Jalla und so weiter. Deswegen die Regel, ist es einmal passiert, guck ich, okay, gibt's was, gibt's nichts. Passiert mir das andauernd, ignorieren. Also, man verrichtet die Notdurft, wäscht sich, macht Istinja und dann geht man. Ich habe was gespürt, ist mir egal, weiter geht's. Ja? Nach einer gewissen Zeit, bi'idhnillah, wird diese Einflüsterung weggehen, weil der Shaitan denkt sich, ja, das macht ja keinen Spaß mehr, ja, ich will den die ganze Zeit hier einflüstern und am Ende kümmert er sich nicht drum. Also, wird er das auch lassen, möge Allah uns vor ihm bewahren. Also, und all die anderen Sachen, die hier erwähnt wurden, wie gesagt, sind keine Voraussetzungen. Nur die Ulama haben sich angestrengt und gesagt, ja, vielleicht, wie können wir da sicher sein, dass da tatsächlich kein Urin mehr da ist. Aber da gibt es keine Belege dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie gesagt, mach das oder jenes nach dem Verrichten der Notdurft. Außer natürlich das Waschen. Na, auch wenn dies manche Gelehrte erwähnt haben, so gibt es dafür keinen authentischen Hadith. Und es reicht vollkommen aus, nach Beendigung des Geschäftes, den Ausgang auf die beschriebene Art und Weise zu reinigen. Wenn man jedoch erkrankt ist und der Urin zum Beispiel nicht fließt, bis man nachhilft, so ist dies selbstverständlich gestattet. Gut, wenn man krank ist, man hat irgendeine Krankheit, möge Allah uns alle davor bewahren, dann ist es wieder was anderes. Oder wenn man eine Krankheit hat, die auf Arabisch Salasul Baul genannt wird oder Salasul Rih. Das sind die Menschen, die nicht in der Lage sind, zu verhindern, dass Tropfen von Urin rauskommen oder dass Luft rauskommt aus dem Körper. Diese haben das gleiche Urteil wie Al-Mustahaba, also die Frau, die den, wie nennt man das nochmal, also weder Wochenbett noch Periode, Zwischenblutung, genau, also die eine Zwischenblutung hat, das heißt, diese Frau und dieser Mann, der Salasul Baul hat, also der permanent von ihm Urintropfen rauskommen, der muss sich und sie muss sich zu jeder Gebetszeit, nicht zu jedem Gebet, zu jeder Gebetszeit reinigen, also Wudu machen. Also zum Dhuhr Wudu, zum Asr Wudu, zum Maghrib Wudu, zum Isha Wudu. Ja, aber sie oder er kann zwischen Dhuhr und Asr so viel beten mit diesem Wudu, wie er will oder wie sie will. Aber ist Asr wieder da, neuer Wudu. Ja? Und natürlich muss man dafür sorgen, dass dann die Bekleidung nicht verschmutzt wird. Ja? Dass man dann Einlagen benutzt oder wie man das auch nennt, dass dann eben die Kleidung nicht unrein ist. Tayyib, dann geht's weiter. Was ist besser, istinja oder istijmar? Sicherlich ist beides zusammen besser. Ja? Aber eins reicht von beiden aus. Sowohl istijmar reicht aus, als auch istinja reicht aus. Vorausgesetzt, die Unreinheit ist weg. Also man ist rein. Aber sicherlich ist al-istijmar plus istinja das Beste. Manche Fuqaha haben gesagt, dass istinja besser ist, weil man dadurch sauberer wird. Also mit Wasser. Außerdem hat Allah die Leute von Quba dafür gelobt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Qala nazalat hadhihi al-aya fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Qala kanu yastanjuna bil-ma'i fanazalat fihi hadhihi al-aya." Dieser Vers, also darin gibt es Männer, die es mögen, sich zu reinigen, ist in Bezug auf die Leute von Quba herabgesandt worden. Sie pflegten sich nach der Notdurft mit Wasser zu reinigen. Andere Fuqaha ist also Plural von Faqih, also Fiqh gelehrt, meinten, dass Istijmar besser sei, weil man dadurch die Najasa nicht direkt berührt. Also durch Toilettenpapier kommt man nicht in direkten Kontakt mit dieser Unreinheit. Die Ansicht, sowohl Istinja als auch Istijmar durchzuführen, stützt sich auf einen unauthentischen Hadith. Doch dies schließt trotzdem nicht aus zu sagen, dass beides durchzuführen besser ist als nur eines von beiden. Dies gilt nicht als Bid'ah, also dass man beides macht, weil es hier um Mittel, arabisch Wasila, geht und die Entfernung von Khabath. Khabath ist was? Ist Najasa, ist Unreinheit. Ist keine Ibadah an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Deshalb spielt auch die Niyya hierbei keine Rolle, im Gegensatz zur Entfernung von Hadath müsste das hier, hier steht Khabath, ne? Deshalb spielt auch die Niyya hierbei keine Rolle, im Gegensatz zur Entfernung von Khabath. Ja, aber Hadath sollte das hier heißen. Also im Gegensatz zur Aufhebung des Zustandes der Unreinheit. Außerdem steht eine gründliche Reinigung im Einklang mit den Zielen der islamischen Gesetzgebung. Gut, der nächste Punkt. Istinja vor dem Wudu. Istinja und Istijmar sind beides keine Voraussetzung für den Wudu an sich. Ja? Aber natürlich kannst du nicht beten, wenn du unrein bist, schmutzig bist oder deine Kleidung Schmutz hat. Ja, und deswegen musst du Istinja und Istijmar machen. Also Al-Wudu hängt nicht vom Istinja und Istijmar ab. Aber was hängt vom Istinja und Istijmar ab? Die Gültigkeit deines Gebets. Denn wenn du kein Istinja machst und kein Istijmar, was passiert dann? Deine Kleidung wird dreckig, unrein. Und wenn man mit unreiner Kleidung betet, ist das Gebet ungültig. So ist das hier zu verstehen. Manche Muslime denken, dass sie vor jedem Wudu Istinja oder Istijmar machen müssen. Das gibt es. Es gibt doch tatsächlich Leute, die denken, auch wenn ich nicht auf der Toilette war, muss ich Istinja machen. Das gehört zum Wudu. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und es ist auch anstrengend. Also manche Muslime denken, dass sie vor jedem Wudu Istinja oder Istijmar machen müssen. Dies ist aber falsch. Man muss dies nur machen, wenn man seine Notdurft verrichtet hat. Also nur, wenn die Unreinheit vorhanden ist. Der nächste Punkt ist Istinja für anderes, das aus dem Körper austritt. Muss ich das auch machen? Das sich reinigen, also Istinja, bezieht sich auf alle feuchten Stoffe, die aus dem After oder Geschlechtsteil austritt. Bei trockenen Substanzen wie Nierensteine muss man weder Istinja noch Istijmar machen. Ja? Möge Allah uns davor bewahren. Ja? Und vor diesen Schmerzen. Sollten es Nierensteine sein, die in diesem Gang zwischen Niere und Geschlechtsteil liegt, wenn sie dieser Stein von allein oder durch Medikamente und so weiter und so fort oder durch eine Schiene rauskommt, ohne Urin, dann gehen einige Gelehrte davon aus, dass es nicht sein muss. Andere sagen doch, alles was vom Geschlechtsteil oder vom After austritt, bedarf einem Istinja oder einem Wudu. Wichtig ist hier, es ist keine sunnitische Rechtsschule, ja, das sind die Ibadiyya. Die haben die Ansicht, dass wenn Luft austritt, dass man dann die Hose wechseln muss. Die sagen, du darfst nicht mit dieser Hose dann beten. Und das ist natürlich nicht richtig, da gibt es keinen Beleg dafür. Ja. Das heißt, denn es ist keine Substanz, die die Hose verschmutzt hat, verunreinigt hat. Ja. Sie sagen, das brauchen wir jetzt nicht zu erörtern, Sie sagen, wenn es Luft gekommen ist, dann kam das natürlich durch diesen Gang, in dem eben Verunreinigungen vorhanden sind und so weiter und so fort. Aber, sagen wir, gibt es einen Beleg dafür? Das gibt es nicht. Und das ist eine Riesenerschwernis. Stell dir mal vor, da muss jeder mit dem Koffer rumwandern, ja, damit er dann jedes Mal sich umkleiden kann. Ja, das ist ja auch nicht gerade das Einfachste. Also auf jeden Fall ist Istinja und Istijmar nur bei diesen Angelegenheiten, die wir erwähnt haben. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Barakallahu fikum, die Gefährlichkeit, sich nach der Notdurft nicht ordentlich zu reinigen. Und da gibt es ein Hadith, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er an einem Grab vorbeiging, sagte er, innahuma yu'adhaban, wa ma yu'adhabani fi kabir. ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging an einer Mauer in Medina oder Mekka vorbei und hörte den Schrei zweier Menschen, die in ihren Gräbern bestraft werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte dies. Die Menschen natürlich nicht. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie werden beide bestraft. Wofür sie bestraft werden, war aber nichts Schwerwiegendes. Schwerwiegendes hier, wenn wir uns die Fußnote nochmal anschauen, oder auch nichts großartig Schweres. Das bedeutet, man hätte es leicht vermeiden können. Also Schwerwiegendes hier nicht, oh, es war eine kleine Sünde. Nee. Schwerwiegendes bedeutet hier, sie hätten es sehr, sehr leicht vermeiden können. Ja? Und zwar, dann sagte er, doch der eine von beiden schützte sich nicht vor dem Urin, also hat sich nicht gereinigt. Geht auf die Toilette, verrichtet seine Notdurft und geht wieder raus, ohne sich zu reinigen. Und das machen einige Menschen, machen einige Muslime. Und das ist eine große Sünde und man wird dadurch im Grab bestraft. Möge Allah uns davor bewahren. Und dieser Hadith ist ein Beleg dafür, dass es die Strafe im Grab gibt. Denn es gibt Menschen, die wie die Mu'tazila, das ist eine Gruppe, wie die Mu'tazila, die sagen, es gibt keine Strafen im Grab. Aber dieser Hadith belegt das eindeutig. Ja, dass es eben die Strafe im Grab gibt. Das war der eine. Der andere pflegte Namima zu machen. Was ist Namima? Genau, also das Lästern oder also Stiften von Streit. Der Unterschied zwischen Riba und Namima. Es gibt ja drei Formen. Es gibt Al-Riba, es gibt Al-Namim Al-Buhtan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du über einen Menschen redest, worüber er nicht möchte, dass darüber geredet wird, dann ist es eine Riba. Wenn du über ihn lügst, dann ist es Buhtan. Faqad bahatta. Also zum Beispiel, wenn man sagt, was könnte man jetzt für ein Beispiel nehmen? XY ist geizig. Und er ist tatsächlich geizig. Aber er ist gerade nicht anwesend. Dann ist es eine Riebe, dass du darüber redest. Lästern. Wenn du jetzt jemanden siehst, wenn du über einen redest, und er ist nicht geizig. Er ist sehr, spendet viel und so weiter, sehr gastfreundlich und so. Und du sagst, ach, das ist ein geiziger Typ. Dann war das nicht Riba, dann war das Buhtan. Also das ist Riba plus Lüge. Ja, das ist doppelt. Möge Allah uns davor bewahren. Namime ist nun was? Du gehst zu Person X, hör mal zu, Person Y hat das und das und das gesagt. Dann gehst du zu Person Y und sagst, Person X hat das und das und das gesagt, sodass es dann explodiert und kracht. Das ist Namime. Und es gibt Menschen leider, die so krank sind in ihren Herzen, die das als Hobby haben. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört und so weiter und so. Und dann wird natürlich auch vielleicht gelogen und so weiter. Und das ist verboten. Also, Namime bedeutet laut Nawawi die Worte von manchen Leuten anderen mitzuteilen, wodurch man Unheil wie Zwietracht verursacht. Wenn man nicht rein ist, kann man auch nicht seine Gebete verrichten. Deswegen ist es eine Katastrophe, sich nicht vor Urin zu schützen. Man läuft Gefahr, dass Allah Jalla Jalaluhu das Gebet dann nicht annimmt. Dass eine nicht ordentliche Gebetswaschung dazu führt, dass die Koranlesung im Gebet erschwert wird, ist nicht authentisch. Also, dass man, wenn man keinen richtigen Wudu macht, dass dann die Koranlesung nicht akzeptiert wird, da gibt es kein Hadith dafür. Dann kommt der nächste Punkt, ist die Istijmar wegen anderem als Notdurft? Es gibt eine Substanz, die nennt man Mavi. Mavi ist die sogenannte Lustflüssigkeit. Das ist die Flüssigkeit, wie hier steht, was aufgrund von Erregung aus dem Geschlechtsteil des Mannes vor dem eigentlichen Samenerguss austritt. Aber nicht nur beim Mann. Und diese Substanz, also Ali radiallahu anh sagte, ich war ein Mann, der sehr viel Mavi ausscheidet. Ja? Und er schämte sich, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gehen. Warum? Weil er hat ja die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Ja, da schämt man sich, zu dem Vater seiner Ehefrau zu sagen, Sekunde mal, wie war das denn nochmal? Also schickte er einen anderen, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, fragte, was macht man denn, wenn Madhi austritt? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man den Platz, wo Al-Madhi mit dem Anzug, mit der Kleidung in Berührung gekommen ist, dass man den mit Wasser bespritzt. Also man muss nicht reinigen mit Wasser, sondern nur Hand anfeuchten und bespritzen. Ja? Da, aber was man auch beachten muss, ist, dass man dann das Geschlechtsteil inklusive der Hoden waschen muss. Das ist eine Voraussetzung, wenn Mavi ausgetreten ist. Also, die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass man bei Austritt von Mavi die entsprechende Stelle am Geschlechtsteil durch Istijmar reinigen darf. Ja, also, aber mit Wasser ist natürlich viel besser. Sie begründen dies mit dem Qiyas und sagen, genauso wie es in Bezug auf Urin und Kot erlaubt ist, spricht nichts dagegen, dies auch auf Mavi und anderes anzuwenden. Andere Gelehrte erlauben diesbezüglich nur den Istinja, also mit Wasser. Sie begründen, wo waren wir denn? Sie begründen dies damit, dass der Prophet Ali ibn Abi Talib anordnete, sein Geschlechtsteil zu waschen. Al-Miqdad ibn al-Aswad sagte, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu an ihm anordnete, den Gesandten Allahs zu fragen, was zu tun ist, wenn jemand sich seiner Frau nähert und Mavi austritt. Er sagte, denn meine Frau ist seine Tochter und ich schäme mich, ihn zu fragen. Al-Miqdad sagte, ich fragte dann den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam darüber und er antwortete, wenn jemand so etwas bemerkt, soll er sein Geschlechtsteil waschen und sich so waschen, wie er sich für das Gebet, also das Salah, wäscht. Außerdem sei diese Ansicht stärker, weil Mavi aufgrund dessen Klebrigkeit nicht vergleichbar sei mit Urin und Kot. Und wenn ein Nass im Widerspruch zum Qiyas steht, ist der Qiyas ungültig. Was war denn Qiyas? Also Analogieschluss. Wenn ich ein Nass, was ist denn bitte schön ein Nass? Und wenn ein Nass im Widerspruch zum Qiyas steht? Ein Nass ist also ein Text aus Koran oder Sunna oder eine Aussage aus Koran und Sunna. Das ist Nass. Ja? Plural Nusus. Also wenn ich eine Aussage aus Koran und Sunna habe und einen Qiyas habe auf der anderen Seite, was muss ich dann eher nehmen? Nass natürlich, also die Aussage aus Koran und Sunna. Was Wadi? Wadi ist nun eine andere Flüssigkeit, die austritt bei Männern insbesondere. Und zwar ist das krankheitsbedingt. Krankheitsbedingt. Oder bei anstrengenden Tätigkeiten kann es dazu führen, kann es dazu kommen, dass Al-Wadi rauskommt. Al-Wadi muss gereinigt werden, genauso wie Al-Baul, also wie Urin. Im Gegensatz zu was? Zu Mavi. Das heißt, es gibt drei Flüssigkeiten, die austreten können. Gut, es gibt eigentlich vier. Also einmal Al-Baul, Urin, dann haben wir Al-Madhi, Lustflüssigkeit, dann haben wir Al-Wadi, krankheitsbedingte Flüssigkeit, und wir haben Al-Mani. Mani ist Sperma. Ja? Tritt Sperma aus, muss man Russel machen. Gut, Dämm bei Männern ist normalerweise, also Blut, ist nicht an der Tagesordnung. Es kann natürlich krankheitsbedingt dazu kommen, und die Gelehrten sagen, wie Ibn Baz, rahimahullah, sagt, alles was austritt, bedarf dann einem Wudu. Also, beim Mani austritt, also beim Samenerguss, wenn es durch, mit Lust verbunden ist, ja, denn es gibt Austritte von Samenerguss, die krankheitsbedingt sind, da man verspürt keine Lust, dann ist wieder was anderes. Aber wenn es mit Lust austritt, dann muss man Russel machen. Ansonsten die anderen drei, die zum Wudu führen, also den Wudu brechen, sind Al-Baul, Urin, Al-Madhi, die Lustflüssigkeit, und Al-Madhi, also diese letzte Flüssigkeit. So, Wadi, was steht denn hier? Tropfen, die nach dem Urinieren austreten. Aber wie gesagt, das ist ja nicht gang und gäbe. Ja, das ist nicht die Regel, sondern das sind ist die Ausnahme. Was Wadi angeht, so sind die Mehrheit der früheren und späten Gelehrten der Ansicht, dass er Najis ist. Heißt das, dass Madhi nicht Najis ist? Doch, aber es gibt Arten der Najasa, wie wir sehen werden. Es gibt die Najasa Mughallada, also die starke Najasa. Es gibt die Najasa Mutawassita, die mittlere Najasa. Und es gibt die Najasa Mukhaffafa, die leichte Najasa. Al Najasa Mughallada, die starke Najasa, ist die Unreinheit des Hundes. Denn diese wird siebenmal gereinigt, einmal davon mit Erde und das Schwein. Aber beim Schwein muss man nicht siebenmal reinigen. Aber es ist eine starke Najasa. Die einfache, die Mukhaffafa, die dritte Form, die einfache Najasa ist die Najasa, und zwar Madhi, weil es nicht gereinigt wird mit Wasser, sondern nur bespritzt wird. Und dazu gehört auch, wie wir sehen werden, der Urin des männlichen Säuglings. Des männlichen Säuglings, also dessen Nahrung Milch ist. Dieser wird auch nur bespritzt. Alles andere an Najasa, an Unreinheit, muss mit Wasser gereinigt werden, bis es weggeht, diese Najasa. Wie Urin, wie Kot, wie Blut und so weiter und so fort. Wie Wadi, ja, diese andere Form. Ja. Aber das werden wir inshallah im Kapitel über die Unreinheiten noch näher uns betrachten. Das wollte ich nur erwähnen, damit wir diese Begriffe hier verstehen. Also, außerdem wird er gemäß der Mehrheit der Gelehrten sowohl durch Istinja als auch durch Istijmar beseitigt, da er von seiner Konsistenz wie Urin ist. Und damit haben wir dieses etwas längere Kapitel über die Verrichtung der Notdurft auch Alhamdulillah beendet. Und das nächste Mal kommen wir zu den Sunan al-Fitra, also Eigenschaften der natürlichen Veranlagung. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.